Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jens Platen. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Der wilde Mann. Et wase mol en wilden Mann, der was verwünsket, und jenk bier die Buren in den Joren und in Korn und morg alles zu Schande. Da klachten sie an ihren Jutsherren, sie könne ihre Pacht nie mehr betalen, und da leid die Jutsherr alle Jägers bi inne kommen. Wer dat dir fangen könnte, der soll ne raute Belohnung heben. Da kümmt do en ollen Jäger an, der secht, er will dat dir wohl fangen. Da mötze em ne Pulle mit Fusel und ne Pulle mit Wien und ne Pulle mit Bärjerven. Der settet he an dat Water, wo sich dat dir alle Dare weskt. Und do jeit he acht an Baumstohn, do kümmt dat dir und trinket ut de Pullen, do lecktet alle de Mund und gickt de Rüm öfter der Quell Süd. Do werdet trunken und do jeidet liehen und schlöbt. Do jeite Jäger tu und bindet an Händen und Föten, do weckt er wir ob und sagt, »Du wilde Mann, jo met, söck sasst du alle Daje trinken.« Do nimmt er et mit nor dat adlige Schloss, do settet se et in den Tornt und der Herr jeit to andre Norbos. Der sollt sein, wat er für'n dir fangen hätt. Do spielt inne von den jungen Herrens mit den Ball und lädt er in den Tornt fallen. Und dat Kind secht, »Wilde Mann, schmied mir den Ball, wie du!« Do secht der wilde Mann, »Den Ball müsst du selbst wir halen.« »Je«, secht dat Kind, »ich habe keinen Schlürtel.« »Dann mag du, dat du bier den Moor etasken kümmst und stehle den Schlürtel.« Da schlüt dat Kind den Tornt orpen, und de wilde Mann löbte rutt. Da senkt dat Kind an zu schreien, »Oh, wilde Mann, bliff doch her, ich kriege es Schläge!« Da nirmt der wilde Mann dat Kind ob den Nacken und lobt er mit der Wildnis herin. Der wilde Mann war's weg, dat Kind war's verloren. Der wilde Mann, der tüt dat Kind en schlechten Kiel an und schicktet nor den Jörner an den Kaisershof, da mut et fragen, ob er keinen Jörnersjungen wann da net. Da secht der Herr wäre so schmerig antrocken, der andern wulle nicht bei ihm schlopen. Da sech he wull in Strau liegen und jeit alti des Morgens früh in den Joren. Da kümmt ihm der wilde Mann entjähen, da sech »Nu waske di, nu kämme di?« Und der wilde Mann mag den Joren so schön, dat de Jörner et selbst nicht so gut kann. Und die Prinzessin süd alle Morgen den schönen Jungen. Da sech se zu dem Jörner, der kleine Lehrjunge soll er in Busk Blumen bringen. Und se fröcht dat Kind, van wat für Stand dat et wäre. Da sechet ja, dat wüsstet nicht. Da jiff se im en broden Horn voll Dukorten. Es er hinkümmt, jiff i dat Geld sinen Heeren. Und sech, wat soll ich do mit tun, dat brugt jemen? Und he mußte er nur einen Busk Blumen bringen. Da jiff se im ne Ahnt voll Dukorten. Der jiff he wir an sinen Heeren. Und do nur mal, da jiff se ihm ne Jans voll Dukorten, der jiff de Junge wie an seinen Heeren. Do ment de Prinzessin he hef Geld und he hef nix, und do hierottete em in die Heem, und do wäret ihre Öldern so beise und setten se in dat Brauhuse, do motze sich mit Spinnen ernähren, und he jeit in de Kücke und helb den Kock de Broden dreien. Und stellt Mangsten ein Stück Flesk und bringt et an seine Frau. Do kümmt so'n gewoltigen Krieg in Engeland, wo de Kaiser hinmott und alle de rauten Heerens. Do secht de junge Mann he wohl do ook hin, ob se nicht nur ein Pferd in Stall hätten. und se saden se hedde no eend, dat jüng ob drei Beinen, dat würm jut je noch. He settet sich ob dat Pferd dat jait alle Husepus Husepus. Do kümmt ihm de wilde Mann in de Möte, do dötz sich so'n rauten Berg ob. Do sind wohl 1000 Regimenter Soldaten und Offiziers in, do dät he schöne Kleider an und kriegt so'n schön Pferd. Do tüte mit alle sind Volk in den Krieg nur Engeland. De Kaiser empfängt ihn so fröndlich und bejährt ihn, er möcht ihm do Bierstorn. Er gewinnt de Schlacht und verschleit alles. Do dät sich der Kaiser so bedanken für ihm und frägt, wat er für'n Herr wäre. Er secht, dat frohjet mi men nich, dat kann ich ju nich sehen. Er ritt mit sin Volk wieder ut Engeland. Do kümmert ihm de wilde Mann wieder entjägen und dört alle dat Volk wieder in den Berg und er jait wie ob sin dreibeinige Pferd sitten. Do sächet de Leute, do kümmert use Hunkepuss wieder an mit na dreibeinige Pferd. Und se froget, wo hast du achter de hier gelegen und hast schlopen? Jäh, yeah, sagt he, wenn ich der nicht wör wärst, dann hätte et in Engeland nit jojorn. Se säget, Junge, schwieg stille, süß jifte der Herr wat uptjak. Und so jenk et no 2 Mol, und don derden Mol je wient he alles. Do kräche en Stick in den Arm, do niemt de Kaiser sinnen Dock und verbindem de Wunden. Do neidigt se em, he möchte bier ihnen blieben. Nee, ich bliebe nicht bi ju, und wat ich sinn, jait ju nicht an. Do kümmet em de wilde Mann wir en Jährchen, und dei alle dat Volk wir in den Berg, und he jenk wir ob sin Pferd sitten, und jenk wir no Hus. Do lachten de Leute und sächten, do kümmt do so Hunkepuss wie an, wo hast du do lägen und schlopen? He sech, ich habe für wohl nicht schlopen, nu is jans Engeland gewunnen und et is in wahren Frerden. Do sächte der Kaiser von den schönen Ritter, dem hef Bier storn. Do sächte junge Mann, du en Kaiser, wäre ich nicht bi ju wist, et wäre nicht jut jan. Do wilde Kaiser im Watt upen Buckel jewen. Je, seche, wenn je dat nicht leiven willt, will ich ju minen Arm wiesen. Und asse he den Arm wiest, und asse de Kaiser de Wunde süt, do werd he jans verwundert und secht, vielleicht bist du jot selbst, adern Engel, denn mir Gotto schickt hef. Und bat ihm im Verzeihnis, dat er so grof mit ihm handelt hätte, und schenket ihm sin janse Geisersjut. Und der wilde Mann, was er löset, und stund Ase in rauten König für ihm, und vertellte ihm de janse Sacke, und der Berg, was in Jans Königsschloss, und der Trock mit seine Frau der Rupp, und leerweten verjnöcht bis an deren Daud. Ende von Der wilde Mann. Aufgenommen von Jens Platen, Freiburg, 19. August 2007.